Zimmer im Gutshaus der Frau Ranjewskaja und ihres Bruders Gajew. Es ist Mai, Nacht. Das Dienstmädchen Dunjascha und Lupachin, einer der reichsten Männer der Gegend, erwarten die Heimkehr der Frau Ranjewskaja nach jahrelanger Abwesenheit. Gott sei Dank, der Zug ist da. Wie spät ist es? Gleich 2 Uhr. Es wird schon hell draußen. Wie viel Verspätung hat der Zug wohl? 2 Stunden mindestens. Ich reise hierher, nur um Sie von der Bahn abzuholen, und dann verschlafe ich die Ankunft. Im Sitzen zu ärgerlich. Warum hast du mich denn nicht geweckt? Ich dachte, Sie wären schon wieder weggefahren. Ist das schon der Wagen? Nein. Bis Sie das ganze Gepäck haben und so weiter, das braucht Zeit. 5 Jahre war Frau Ranjewskaja ja jetzt im Ausland. Wird sie sich sehr verändert haben? Ich weiß noch, als ich 15 Jahre war, da hat mich mein Vater einmal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Blut schoss mir so aus der Nase. Wir waren damals aus irgendeinem Grunde hier. War betrunken. Frau Ranjewskaja, ich sehe es noch wie heute vor mir. Ganz jung war sie damals. Hat mich zum Waschbecken hier in dieses Zimmer geführt. Das Kinderzimmer. Nicht weinen, hat sie gesagt, nicht weinen, mein kleiner Bauer. Bis du heiratest, ist alles wieder gut. Mein kleiner Bauer. Mein Vater war ein Bauer wie ich. Ich stolziere mit weißer Weste und mit gelben Schuhen herum. Ich habe Geld, aber wenn man es bei Licht besieht, Bauer bleibt Bauer. Da habe ich nur das Buch hier gelesen, aber meinst du, ich habe was davon verstanden? Eingeschlafen bin ich dabei. Die Hunde haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Als ob sie wissen, dass die Herrschaft kommt. Was ist denn mit dir, Dunjascha? Die Hände zittern mir. Ich glaube, ich fahre gleich um. Nimm dich zusammen. Und putz dich nicht immer so viel. Du hast eine Frisur, nicht als ob du hier die Magd, sondern als ob du die Dame des Hauses wärst. Das gehört sich nicht. Man darf nicht vergessen, wer man ist. Der Gärtner schickt diesen Strauß. Man möchte ihn im Speisezimmer aufstellen. Geben Sie hier. Bring mir etwas zu trinken mit herein. Gern. Draußen ist Nachtfrost. 3 Grad Kälte. Und dabei blühen die Kirschbäume. Ich mag unser Klima nicht. Ich mag's nicht. Unser Klima ist zu nichts nütze. Ich habe mir vorgestern Stiefel gekauft, die knarren, dass es nicht zu ertragen ist. Womit könnte man sie nur schmieren? Jeden Tag geschieht mir irgendein Unglück. Ich habe mich schon so daran gewöhnt. Ich kann nur noch darüber lachen. Bitte, Herr Lupachin. Ja, dann will ich gehen. Na also, das sehen Sie. Schon wieder ein Unglück. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Herr Jebichodow hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Ich weiß nicht recht. Er ist ein sehr stiller Mensch. Aber manchmal, wenn er so daherredet, kann ich nichts davon verstehen. Und wenn es auch sehr schön klingt, es ist nicht zu verstehen. Das ist ein richtiger Pechvogel. Kein Tag, an dem ihm nicht irgendetwas passiert. Das machen sie schon alle lustig über ihn. Jetzt kommen Sie aber wirklich. Ja, Sie kommen. Mir wird ganz schwindelig. Wir wollen in den Gegen gehen. Das Dienstmädchen Dunjascha und Lopachin gehen den Ankommenden entgegen. Frau Raniewskaja, Anja, ihrer 17-jährigen Tochter, und deren Gouvernante Charlotta. Gajew, der Bruder der Frau Raniewskaja, Varya, ihre Pflegetochter, der alte Diener Firs und ein Nachbar, der Gutsbesitzer Semyonow, haben sie vom Bahnhof abgeholt. Kannst du dich noch an dieses Zimmer erinnern? Das Kinderzimmer! Ach, ihre Zimmer, Mama, sind genauso geblieben, wie sie waren. Das Kinderzimmer. Mein liebes, schönes Zimmer. Als ich klein war, habe ich hier drin geschlafen. Und jetzt bin ich wieder wie ein kleines Kind. Und Varya ist immer noch dieselbe. Wie eine Nonne. Und Dunjascha habe ich auch gleich erkannt. Wir haben so lange auf sie gewartet. 4 Nächte waren wir unterwegs. Ich habe überhaupt nicht schlafen können. Ach, Fräulein Anja, ich habe so sehr auf Sie gewartet. Und ich muss Ihnen gleich etwas berichten. Keine Minute länger kann ich damit warten. Als die Osterwoche vorbei war, hat mir der Buchhalter Jebichodow einen Heiratsantrag gemacht. Er war soeben hier. Dunjascha, es ist doch immer dasselbe mit dir. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, er liebt mich wirklich. Ich bin wieder zu Hause. Morgen will ich ganz früh aufstehen und in den Garten gehen. Wenn ich nur schlafen kann. Während der ganzen Reise habe ich nicht schlafen können, solch eine Unruhe war in mir. Vorgestern ist auch Herr Trofimow angekommen. Wo ist er? Er schläft im Badehaus. Er sagt, er fürchtet, jemand zur Last zu fallen. Ich hätte ihn eigentlich wecken sollen, aber Fräulein Varya hat es mir nicht erlaubt. Was habe ich nicht erlaubt? Dass ich Herrn Trofimow wecke, wenn die Herrschaften ankommen. Ja, aber jetzt mach rasch Kaffee. Mama möchte einen Kaffee. Sofort. Da seid ihr also wieder. Gott sei Dank. Unsere Anja, unser Seelchen, ist wieder da. Die Reise war schrecklich. Wozu hast du mir bloß diese Charlotta mitgegeben? Die ganze Fahrt über hat sie geredet oder ihre Kunststücke gemacht. Aber Kindchen, du konntest doch nicht allein reisen. Mit deinen 17 Jahren. Als wir in Paris ankamen, war es dort ebenso kalt wie hier. Auf den Straßen lag Schnee. Mama hatte sich eine Wohnung im 5. Stock gemietet. Ihre Villa hatte sie schon verkauft. Es war ihr nichts mehr geblieben, gar nichts. Auch ich hatte kein Geld mehr, als ich ankam. Nur noch etwas für die Rückreise. Mama störte das aber nicht. Beim Essen bestellt sie immer noch das Teuerste. Gibt viel zu viel Trinkgeld. Und Charlotta ebenso. Jascha stellt auch seine Ansprüche. Mama hat jetzt einen Diener, diesen Jascha. Der musste auch mit hierher reisen. Ich habe ihn schon gesehen. Und wie steht's hier? Konntet ihr die Hypothekenzinsen bezahlen? Womit denn? Ach du lieber Gott. Im August soll das Gut versteigert werden. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich bitte um Entschuldigung. Hattet ihr nun endlich einen Heiratsantrag gemacht? Lopachin? Aber er liebt dich doch, denke ich. Worauf wartet ihr denn? Alle Leute reden von unserer Hochzeit. Alle gratulieren mir. Dabei ist alles nur ein Hirngespinst. Die Vögel singen schon. Wie spät ist es eigentlich? Bald 3. Zeit für dich, endlich schlafen zu gehen. Was ist denn? Die Untertasse ist mir heruntergefallen. Man sollte Mama doch sagen, dass Trofimow hier ist. Aber ich will nicht, dass er geweckt wird. Ja, ja. 6 Jahre ist es her, dass Papa tot ist. Einen Monat später ist mein Bruder ertrunken. 7 Jahre war er alt. Ein hübscher Junge. Mama konnte es hier nicht mehr aushalten. Wie gut ich das verstehen kann. Trofimow war der Lehrer meines Bruders. Es kann sein, dass sie bei seinem Anblick... Wie war das doch gleich? Lass mich einmal nachdenken. Den gelben in die Ecke. Dublett in der Mitte. Karambol in der Ecke. Ach, Schwesterchen, als Kinder haben wir in diesem Zimmer hier geschlafen. Und heute bin ich 51 Jahre alt. So sonderbar das auch klingen mag. Ja, die Zeit vergeht. Jubeli? Ich sage, die Zeit vergeht. Ach, ja. Ich gehe schlafen, gute Nacht. Ach, Kindchen. Freust du dich, wieder zu Hause zu sein? Ich kann es noch gar nicht recht fassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Er ist sehr abgespannt. Versteht sich. Die lange Reise. Und Sie, Herr Semjonow? Es ist bald 3 Uhr. Meinen Sie nicht, dass es für Sie auch Zeit wird? Fräulein Varya wirft uns hinaus, Loparin. Ja. Varya hat sich nicht verändert. Ich will nur meinen Kaffee austrinken, dann gehen wir alle schlafen. Ich bin so an Kaffee gewöhnt. Tag und Nacht kann ich ihn trinken. Ist es möglich, dass ich wieder zu Hause bin? Ich könnte in die Luft springen vor Freude. Aber wenn das nur ein Traum ist, Gott weiß, wie sehr ich meine Heimat liebe. Ich liebe sie so sehr, dass ich immer weinen musste, wenn ich aus dem Eisenbahnwagen hinaussah. Aber ich vergesse ganz meinen Kaffee. Vielen Dank fürs. Vielen Dank, Alterchen. Ich bin so froh, dass du noch am Leben bist. Das war vorgestern. Er hört schlecht. Die Sonne ist schon aufgegangen. Mein Zug geht um 5 Uhr. So ärgerlich, ich hätte gerne noch länger mit Ihnen gesprochen. Sie sind immer noch genauso schön. Noch schöner. Oh. Noch schöner. Nach Pariser Mode gekleidet. Ihr Herr Bruder sagt von mir, ich wäre ein Prolet, ein Halsabschneider, aber das macht mir nichts. Wenn Sie mir nur vertrauen, so wie früher. Wenn Sie mich nur mit Ihren wunderbaren Augen ansehen, so wie früher. Ich kann nicht mehr sitzen. Ich glaube, ich überlebe die Freude, nicht wieder zu Hause zu sein. Er lacht ruhig über mich, weil ich so kindisch bin. Mein lieber alter Schrank. Mein Tischchen. Ich möchte Ihnen noch etwas Angenehmes sagen. Ich muss zwar gleich abreisen, aber für 2, 3 Worte reicht die Zeit noch. Sie wissen, Ihr Kirschgarten soll versteigert werden, damit die Schulden bezahlt werden können. Der Termin ist für den 22. August angesetzt. Aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Es gibt einen Ausweg. Bitte hören Sie. Ihr Gut liegt keine 20 Kilometer von der Stadt entfernt. Außerdem geht die Eisenbahn hier vorbei. Wenn man nun den Kirschgarten und das Land am Flussufer so aufteilen würde, dass Villenparzellen entstehen, die man verpachten könnte, das würde Ihnen mindestens 25.000 pro anno bringen. Verzeihung, aber das ist doch Unsinn. Ich verstehe Sie nicht, Herr Loparin. So viel Geld werden Sie mindestens von den Pächtern erhalten. Pro Morgen und Jahr. Natürlich muss man auch etwas dafür tun. Man müsste zum Beispiel die alten Gebäude abreißen. Dieses Haus ja auch. Ist ja doch nichts mehr wert. Der Kirschgarten müsste abgeholzt werden. Abgeholzt? Entschuldigen Sie, aber davon verstehen Sie wirklich nichts. Wenn es weit und breit wirklich etwas Sehenswertes gibt, dann ist es unser Kirschgarten. Sehenswert an diesem Garten ist doch nur, dass er ungewöhnlich groß ist. Kirschen trägt er alle 2 Jahre. Und dann weiß man nicht, wohin damit. Sogar im Konversationslexikon ist dieser Kirschgarten erwähnt. Wenn uns nichts anderes mehr einfällt und wenn Sie zu keinem Entschluss kommen, dann werden am 22. August der Kirschgarten und das ganze Gut versteigert werden. Also entschließen Sie sich. Einen anderen Ausweg gibt es nicht. Früher, vor 40 Jahren oder vor 50, da hat man die Kirschen getrocknet, eingemacht, in Essig eingelegt, gebrannt und dann... Sei ruhig, Fürst. Und dann hat man die getrockneten Kirschen in ganzen Fuhren in die Stadt gebracht. Das gab viel Geld. Rezepte hatten sie damals. Und wo sind diese Rezepte? Vergessen. Die weiß keiner mehr. Und was tut sich so in Paris? Haben Sie auch schon Frösche gegessen? Krokodile sogar. Oh, das ist ja unglaublich. Bis jetzt hat es auf dem Lande immer nur Gutsbesitzer und Bauern gegeben. Jetzt kommen aber auch Sommerfrösche und Kleinsiedler dazu. Jetzt sind diese Siedler noch damit zufrieden, auf ihrer Veranda zu sitzen. Aber warum sollte es nicht dazu kommen, dass sie auf ihrem Stückchen Boden auch Landwirtschaft treiben wollen? Und dann wird ihr Kirschgarten wirklich Nutzen und Reichtum bringen. Was für ein Unsinn. Oh, ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, dass 2 Telegramme für Sie gekommen sind, Mama. Da sind sie. Die sind gewiss aus Paris. Schluss mit Paris. Ich will sie gar nicht lesen. Weißt du eigentlich, wie alt dieser Schrank ist? Vor einer Woche nahm ich zufällig die unterste Schublade heraus und da sah ich, dass dort Ziffern eingebrannt sind. Dieser Schrank ist genau vor 100 Jahren gemacht worden. Was sagst du dazu? Man könnte jetzt sein Jubiläum feiern. Ein lebloser Gegenstand. Und dennoch. Immerhin ein Bücherschrank. 100 Jahre. Kaum zu glauben. Mein sehr verehrter Schrank. Ich begrüße deine Existenz, die schon mehr als ein Jahrhundert auf die Ideale der Tugend und der Gerechtigkeit gerichtet ist. Im Verlaufe von 100 Jahren wurdest du nicht müde, uns zu fruchtbarer Arbeit zu mahnen. In Generationen unseres Geschlechtes hast du den Glauben an eine bessere Zukunft wachgehalten und die Ideale des Guten und der sozialen Gerechtigkeit in uns großgezogen. Du bist doch immer noch der Alte. Indirekt rechts in die Ecke. Karambol in der Mitte. Wollen Gnädigste jetzt Ihre Pillen nehmen? Ja, danke, Jascha. Teuerste, Sie sollten keine Medikamente einnehmen. Geben Sie mir bitte, Verehrteste. Sie schaden zwar nichts, aber Sie nützen auch nichts. Aber was machen Sie denn da? Na also. Aber Sie sind ja von Sinnen. Alle Pillen eingenommen. Herr Simeonow war auch in der Osterwoche bei uns und hat dabei ein halbes Fass Salzgurken verspeist. Ein halbes Fass Salzgurken. Was sagt er? Seit 3 Jahren schon brummelt er immer so vor sich hin. Entschuldigen Sie, Charlotte, ich hätte noch keine Gelegenheit, Sie zu begrüßen. Nicht doch. Wenn man Ihnen die Hand zu küssen erlaubt, werden Sie als nächstes den Ellenbogen küssen wollen. Und dann die Schulter. Ich habe heute kein Glück. Fräulein Charlotte, wie wäre es mit einem Zauberkunststück? Nichts, denn ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Gute Nacht. Gute Nacht. Tja, Verehrteste, in 3 Wochen sehen wir uns wieder. Leben Sie wohl bis dahin. Sollten Sie sich die Sache mit den Parzellen inzwischen überlegt haben, dann lassen Sie es mich bitte wissen. Ich bin sicher, dass ich Ihnen dann gleich 50.000 als Anzahlung verschaffen kann. Im Ernst. Überlegen Sie es sich. Müssen Sie jetzt nicht endlich gehen? Ich gehe. Ich gehe ja schon. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Lupachi. Auf Wiedersehen. Ein Flegel. Pardon. War ich aber den ja heiraten. Onkel, warum müssen Sie immer so unnützes Zeug daherreden? Ich würde mich sehr darüber freuen. Herr Lupachi ist ein ordentlicher Mann. Ein Mann. Das muss man sagen. Ein durchaus respektabler Mann. Meine Tochter, die sagt auch, dass er... Die sagt allerhand. Wie dem auch sei, Verehrteste, war ja... Ich muss Sie bitten, mir etwas Geld zu leihen. Morgen habe ich Hypothekenzinsen zu zahlen. 200-300. Aber wir haben doch kein Geld. Ich aber auch nichts. Wirklich nicht, mein Lieber. Es wird sich schon etwas finden. Ich gebe die Hoffnung nie auf. Manchmal denke ich, jetzt gibt es keine Rettung mehr. Jetzt ist alles verloren, es ist alles aus. Da wird auf einmal die Eisenbahn über meine Felder gelegt und ich bekomme viel Geld dafür. Warum soll etwas Ähnliches nicht wieder passieren? Vielleicht morgen oder übermorgen. Meine Tochter kann auch in der Lotterie gewinnen. Sie hat ja ein Los. Der Kaffee ist ausgetrunken. Jetzt können wir endlich schlafen gehen. Ja. Sehen Sie nur, Mama, wie schön diese Bäume sind. Oh mein Gott, die Luft. Die Starre zwitschern. Ganz weiß ist der Garten. Weißt du noch die lange Leder? Schnurgerade verläuft sie wie ein Band. Und sie schimmert ganz hell in den Mondnächten. Kannst du dich daran noch erinnern? Oh ja. In diesem Kinderzimmer hier habe ich geschlafen. Von hier aus sah ich immer in den Garten hinaus. Jeden Morgen, wenn ich aufwachte. Der Garten war damals genauso wie heute. Da hat sich nichts geändert. Ganz weiß. Ganz und gar weiß. Mein Garten. Nach dem dunklen Herbst und dem kalten Winter bist du wieder jung. Und voller Glück. Könnte ich meine Sorgen vergessen, könnte ich die Vergangenheit vergessen. Und dieser Garten soll zur Begleichung der Schulden verkauft werden. Sieh doch mal. Geht dort nicht unsere selige Mutter durch den Garten? In einem weißen Gewande. Ja, das ist sie. Wo denn? Um Gottes Willen, Mama. Nein. Es ist niemand. Es schien mir nur ein Augenblick so. Dort rechts. Dort, wo der Weg zur Laube anfängt. Das weiße Bäumchen da, das sieht ganz so wie eine Frau aus. Wie unsere selige Mutter. Wie wundervoll ist dieser Garten. Das weiße Blütenmeer. Darüber der blaue Himmel. Gnädige Frau. Ja, bitte? Ich möchte Sie nur begrüßen. Ich gehe dann gleich wieder. Ich weiß nicht. Man hatte mir zwar befohlen, bis morgen Vormittag damit zu warten, aber das hielt ich nicht aus. Verzeihen Sie, das ist doch Trofimow, Mama. Petja Trofimow. Der ehemalige Lehrer Ihres verstorbenen Sohnes. Habe ich mich denn so sehr verändert? Ach, Trofimow! Aber. Darum wollte ich, dass Sie Mama erst morgen begrüßen. Mein armes Kind. Aber Mama, wenn Gott es doch so gefügt hat. Der arme Junge, warum musste er trinken? Warum nur? Warum? Warum? Schläft. Und ich rede so laut. Mache solchen Lärm. Wie geht es Ihnen, Trofimow? Damals waren Sie noch fast ein Junge. Wo haben Sie denn Ihre Haare gelassen? Und eine Brille tragen Sie jetzt? Sind Sie denn immer noch Student? Ich werde vermutlich ein ewiger Student bleiben. Nun wollen wir endlich zu Bett gehen. Ah, meine Gicht. Ich gehe besser gar nicht mehr nach Hause. Ich bleibe gleich hier bei Ihnen. Denn nicht wahr, Verehrteste, morgen früh das Geld, meine Hypothekenzinsen. Der hört nicht auf damit. Aber mein Lieber, ich habe doch kein Geld. Ich werde es Ihnen bestimmt zurückzahlen, Teuerste. Eine so lächerliche Summe. Na, schön. Mein Bruder soll Ihnen das Geld geben. Gib's ihm, Leonid. Ja, woher nehmen und nicht stehlen? Aber er braucht es doch. Gib's ihm. Er wird es schon zurückzahlen. Danke. Tausend Dank, dass sie sich immer noch nicht abgewöhnt hat, das Geld aus dem Fenster zu werfen. Mama ist noch genauso wie früher. Mhm. Sie hat sich in nichts geändert. Wenn sie könnte, wie sie wollte, sie würde wohl alles verschenken. Wenn man gegen eine Krankheit sehr viele Mittel verordnet, bedeutet das meist, dass die Krankheit unheilbar ist. Ich überlege hin und her, ich zermartere mir das Gehirn. Ich sehe eine Menge Möglichkeiten vor mir. Eine große Menge. Also in Wirklichkeit keine einzige. Es wäre gut, eine Erbschaft zu machen. Es wäre gut, unsere Anja an einen reichen Mann zu verheiraten. Es wäre vielleicht auch gut, zu unserer Tante zu reisen, unser Glück da zu versuchen. Ja, die Gräfin ist reich, sehr reich. Wenn sich Gott doch unser erbarmen wollte. Nun jammere doch nicht. Die Tante ist sehr reich, aber sie mag uns nicht. Denn erstens hat meine Schwester nur einen Rechtsanwalt geheiratet und keinen Adligen. Und man kann ja auch wirklich nicht sagen, dass sie ein sehr tugendhaftes Leben geführt hat. Was man doch immer an mildernden Umständen für sie anführen wollte. War ja. Psst, Anja ist aufgewacht. Was ist? Mir ist etwas ins rechte Auge gekommen. Ich sehe auf einmal so schlecht. Und auch am Donnerstag schon, als ich auf dem Gericht war. Warum gehst du nicht in dein Bett, Anja? Mein Kleines. Mein Kindchen. Du bist für mich keine Nichte. Du bist mein Engel. Du bist mein Alles. Glaub es mir. Glaub mir. Ich glaub dir, Onkel. Nur, warum musst du nur immer so viel reden? Warum denn? Was hast du da eben über Mama gesagt? Über deine eigene Schwester? Und warum hast du das gesagt? Ach ja, ja, es ist schon wahr. Es ist schlimm. Mein Gott, hilf mir doch, mein Gott. Da habe ich heute auch noch diese Rede von dem Schrank gehalten. So etwas Dummes. Aber erst nachdem ich sie gehalten hatte, wusste ich, wie albern das von mir war. Es wäre manchmal wirklich besser für Sie, Onkel, wenn Sie nichts sagen würden. Seien Sie still, dann ist alles gut. Ja, wenn du nur manchmal ein wenig schweigen wolltest, dann würdest du dich gewiss viel wohler fühlen. Ich schweig schon. Nur dieses noch zur Sache. Letzten Donnerstag also, da war ich auf dem Gericht. Dort habe ich allerlei Bekannte getroffen und wir kamen ins Gespräch, wir redeten so über dies und das und kam dabei vom Hundertsten ins Tausendste und endlich kam das Gespräch darauf, dass es vielleicht möglich wäre, Geld auf Wechsel zu bekommen, um der Bank die Zinsen zu bezahlen. Wenn sich der Herrgott auch nur unser erbarmen will. Dienstag will ich noch mal hinfahren und noch einmal darüber reden. Wenn sich der Herrgott auch nur unser erbarmen will. Bitte höre auf zu jammern, Varja. Deine Mutter, Anja, muss mit Lopachin sprechen. Er wird es ihr schon nicht abschlagen. Und sobald du dich von der Reise erholt hast, wirst du zu deiner Großtante fahren. Zu der Gräfin. So werden wir die Sache von drei Seiten aus angehen. Und das wird schon alles gut werden. Du wirst sehen, wir werden die Zinsen bezahlen können. Oh. Ich schwöre dir, bei was du willst, das Gut wird nicht versteigert werden. Ich schwöre es dir. Hier meine Hand drauf. Du sollst mich einen ehrlosen Kerl nennen, wenn ich diese Versteigerung zulasse. Das schwöre ich dir. Bei meinem Leben. Gnädiger Herr, was soll das nur? Wollen Sie denn heute gar nicht mehr schlafen gehen? Ja, ja. Gleich. Geh du nur fers. Sie kann ich mir auch mal selber ausziehen. Gute Nacht. Also, Kinderchen, zu Bett. Über die Details reden wir morgen. Jetzt heißt es schlafen. Gute Nacht, Anja. Gute Nacht, Onkel. Gute Nacht, Maya. Gute Nacht. Ja, ja. Ich bin ein Mensch aus der alten Zeit. Man hält heute von dieser Zeit nicht mehr viel, ich weiß. Aber ich kann wohl sagen, dass ich für meine Überzeugung nicht wenig im Leben zu leiden hatte. Nicht umsonst haben die Bauern mich gern. Die Bauern muss man halt kennen. Man muss wissen, mit wie viel... Onkel, schon wieder. Sie wollten doch... Onkel, bitte. Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Toilette in der Mitte. Ich werde nicht zur Gräfin fahren. Ich mag diese Großtante nicht. Wir müssen jetzt auch schlafen gehen. Während du fort warst, ist dir etwas Dummes geschehen. Im Gesindehaus, da wohnen doch immer ein paar alte Leute. Und ich fing auf einmal an, Landstreichern zu erlauben, bei ihnen zu übernachten. Ich habe nichts dazu gesagt. Und eines Tages höre ich, dass sie herumerzählen, ich ließe ihnen nur Erbsen zu essen geben. Was geizt natürlich, versteht sich. Anja? Schläfst du? Ich bin so müde. Onkel. Mama, ich... Der Student Trofimow ist ins Zimmer gekommen. Er bleibt, als er Varya und Anja sieht, an der Tür stehen. Psst. Sie schläft. Mein Engel. Ein Glück. Ein großer Garten vor dem Gutshaus der Frau Raniewskaja. Pappeln, Tannen, Birken, eine baufällige alte Kapelle, ein Sommerabend. Auf einer der Bänke Charlotta, die Gouvernante. Nicht einmal einen richtigen Pass habe ich. Ich weiß nicht, wie alt ich bin. Aber mir scheint immer, dass ich noch jung bin. Als ich noch ein kleines Mädchen war, da sind mein Vater und meine Mutter zu allen Jahrmärkten gereist und haben da ihre Vorstellungen gegeben. Sehr gute Vorstellungen. Ich musste Salto Mortale springen und allerlei Kunststücke machen. Als dann Vater und Mutter gestorben waren, da hat mich eine Dame zu sich genommen und mir Unterricht gegeben. Woher ich stamme und wer ich bin, das weiß ich nicht. Woher meine Eltern stammen, vielleicht waren sie nicht einmal miteinander verheiratet. Das weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nichts. Ich möchte manchmal so gern mit jemand reden. Aber es ist niemand da. Ich bin ein zivilisierter Mensch. Und ich lese die verschiedenartigsten und wichtigsten Bücher. Trotzdem kann ich mir nicht über meine Bestimmung klar werden. Was ich eigentlich will, ob ich leben will oder ob ich mich erschießen soll. Für alle Fälle trage ich immer einen Revolver bei mir. Da, sehen Sie. Ja, Pichodow, du bist ein sehr gescheiter Mensch. Ich gehe jetzt ins Haus. Diese Übergescheiten sind alle so maßlos dumm. Es gibt keinen einzigen, mit dem man reden kann. Immer ist man allein. Und wer ich bin und warum ich bin, nichts weiß ich. Gar nichts. Das Schicksal verhält sich völlig mitleidlos zu mir. Wie der Sturm zu einem ganz kleinen Schiff. Und gesetzt den Fall, ich täusche mich. Warum wache ich denn heute Morgen beispielsweise auf und sehe auf meiner Brust eine Spinne sitzen von riesenhaften Dimensionen? Mademoiselle Dunjascha, ich möchte ein paar Worte mit Ihnen reden. Reden Sie. Wenn es möglich wäre, unter vier Augen. Ohne Herrn Jascha. Gut. Könnten Sie mir nicht vorher meinen Schal bringen? Er hängt in der Diele neben dem Schrank. Es ist schon recht kühl geworden. Ich hole ihn. Jetzt weiß ich auch, was ich mit meinem Revolver zu tun habe. Ein Unglücksrabe ist das. Und ein blöder Kerl dazu. Der wird sich noch mal totschießen mit seinem Revolver. Ich bin so nervös geworden. Ich rege mich neuerdings über alles auf. Ich bin schon genauso empfindlich geworden. Genauso verwöhnt wie alle hier. Vor allem habe ich Angst. Und wenn Sie, Jascha, mich betrügen sollten, ich weiß nicht, was dann mit meinen Nerven geschieht. Psst, es kommt jemand. Die Herrschaften und Herr Lopachin, gehen Sie ins Haus. Tun Sie so, als wären Sie am Fluss gewesen. Gehen Sie diesen Weg da, sonst sehen Sie die Herrschaften. Und die könnten denken, dass ich mit Ihnen ein Rendezvous gehabt hätte. Ich mag sowas nicht. Ich liebe Sie, Jascha. Psst. Man muss jetzt eine Entscheidung treffen. Die Zeit drängt. Die Frage ist sehr einfach. Sind Sie damit einverstanden, Ihr Land zu verpachten oder nicht? Sie brauchen nur ein Wort zu sagen. Ja oder nein? Ich möchte lieber wieder ins Haus und eine Partie Billard spielen. Das geht dir doch nicht verloren. Bitte bleib jetzt hier. Geben Sie mir doch eine Antwort. Worauf? Der Reiche der Riganow interessiert sich sehr für Ihr Gut. Er wird sogar wahrscheinlich selber zur Versteigerung kommen. Woher wissen Sie denn das? Die Leute erzählen es in der Stadt. Die Gräfin hat versprochen, Geld zu schicken. Wann und wie viel ist allerdings ungewiss. Wie viel will sie denn schicken? 100.000 oder 200? 10.000, 15.000. Höchstens. Aber schon dafür muss man ihr dankbar sein. Verzeihen Sie bitte, aber so leichtsinnige Leute wie Sie, meine Herrschaften, sind mir noch nie begegnet. Ich sage Ihnen doch klar und deutlich, Ihr gesamter Besitz hier wird versteigert. Und Sie tun, als verstehen Sie mich nicht. Was sollen wir denn tun? So sagen Sie uns doch, was wir tun sollen. Das sage ich Ihnen jeden Tag. Jeden Tag sage ich es Ihnen. Der Kirschgarten und der ganze Grund und Boden hier müssen aufgeteilt und verpachtet werden. Und zwar sofort. Der Versteigerungstermin brennt auf den Nägeln. Begreifen Sie das doch endlich. Entschließen Sie sich. Und entscheiden Sie sich. Dann können Sie Geld haben, so viel Sie wollen. Und Sie sind gerettet. Pächter und Kleinsiedler. Das ist doch alles so banal. Verzeihen Sie bitte. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich warte und warte auf irgendetwas. Als ob das Haus über unserem Kopf zusammenstürzen müsste. Tourblätte in die Ecke? Croissé in die Mitte. Mann, wir haben uns zu sehr versündigt. Wie denn versündigt? Man erzählt, mein ganzes Vermögen sei für Bonbons draufgegangen. Immer bin ich mit dem Geld umgegangen wie eine Verrückte. Und als ich dann geheiratet habe, da war es ein Mann, der nur Schulden zu machen verstand. Der Alkohol hat ihn umgebracht. Er trank entsetzlich. Zu meinem Unglück lernte ich dann einen anderen kennen. Wir lebten zusammen. Und in der Zeit, das war die erste Strafe. Die erste Antwort des Schicksals. Da ertrank mein Junge in dem Fluss hier. Ich ging ins Ausland, ging einfach weg, nie wieder heimzukommen, um nie wieder diesen Fluss sehen zu müssen. Ich schloss die Augen fest zu und floh, ohne nachzudenken. Aber er kam mir nach. Brutal, unbarmherzig. Ich kaufte mir ein Haus bei Menton. Denn dort wurde er krank. Und 3 Jahre lang habe ich weder tags noch nachts Ruhe finden können. Der Kranke hat mich unaufhörlich gequält. Vorigen Jahr, als die Villa versteigert wurde, um die Schulden zu bezahlen, zog ich nach Paris. Dort nahm er mir dann noch das Letzte weg, was ich noch besaß, und zog zu einer anderen. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. So sehr schämte ich mich. Und plötzlich kam das Heimweh. Ja, plötzlich trieb es mich heim zu meiner Tochter. Herr Gott, vergib mir meine Sünden. Strafe mich bitte nicht länger. Heute ist dieses Telegramm gekommen. Aus Paris. Er bittet mich um Verzeihung. Ich soll zu ihm zurückkommen. Es klingt, als wäre irgendwo Musik in der Nähe. Das ist unser berühmtes jüdisches Orchester. Kannst du dich nicht mehr erinnern? 4 Geigen, eine Flöte und ein Kontrabass. Das gibt es noch? Wir sollten die Leute einmal zu uns bestellen und ein kleines Fest geben. Ich höre nichts. Gestern habe ich ein Stück im Theater gesehen. Es war zu komisch. Und dabei war wahrscheinlich gar nichts Komisches daran. Möglich. Ja, mein Vater war ein Bauer. Er hat mir nicht viel beigebracht. Weil er selbst nichts wusste. Gelernt habe ich nichts. Meine Schrift ist scheußlich. Ich schreibe so, dass man das anständigen Leuten gar nicht zeigen kann. Sie sollten heiraten. Ja. Unsere Varya sollten Sie heiraten. Sie ist ein ordentliches Mädchen. Ja. Ist einfach, sie ist anspruchslos, sie arbeitet den ganzen Tag und sie liebt sie. Und Ihnen gefällt sie doch auch. Ja, das ist nicht zu leugnen. Sie ist ein ordentliches Mädchen. Man hat mir in der Stadt einen Posten in der Bank angeboten. 6.000 im Jahr. Hast du schon davon gehört? Das ist doch keine Arbeit für dich. Bleib lieber hier. Wollen der gnädige Herr nicht besser einen Mantel anziehen? Es ist schon recht kühl hier draußen. Gehst mir auf die Nerven, mein lieber Fürst. Es muss sein. Wie alt er geworden ist. Wie meinen? Man sagt, dass du alt geworden bist, Fürst. Ich lebe ja auch schon so lange. Als Ihr Vater noch nicht auf der Welt war, da war ich bereits Kammerdiener. Ich erinnere mich noch ganz genau. Hör auf und geh wieder. Jawohl. Morgen früh muss ich in die Stadt. Man hat mir versprochen, mich mit einem General bekannt zu machen. Der Wechsel Geld geben soll. Das glaube ich nicht. Und die Hypothekenzinsen werden Sie auch nicht bezahlen. Davon bin ich überzeugt. Das sind seine Fantasien. Diese Generäle gibt es doch gar nicht. Ach, da kommen die Kinder. Kommt nur. Kommt, ach, meine Lieben. Wenn ihr nur wisst, wie lieb ich euch habe, setzt euch neben mich. Ja. Setzt euch. Und unser ewiger Student, immer der Begleiter der jungen Damen. Das geht dich gar nichts an. Lass deine albernen Witze. Was ärgerst du dich denn darüber? Du bist doch ein dummer Kerl. Und du bist ein reicher Mann. Und so wie im Stoffwechsel der Natur das Raubtier notwendig ist, das alles auffrisst, was ihm über den Weg kommt, genauso bist du auch notwendig. Trofimov, erzählen Sie lieber weiter von dem Planeten. Lasst uns doch unser gestriges Gespräch fortsetzen. Ja, bitte. Worüber haben wir denn gesprochen? Über den Herrenmenschen. Ach ja, darüber haben wir sogar sehr lange gesprochen. Allerdings ohne jedes Resultat. Es ist doch so. Im Herrenmenschen, so wie Sie ihn verstehen, liegt etwas Mystisches. Es mag sein, dass Sie recht haben. Allerdings, wenn man nüchtern zu urteilen versucht, ohne Illusion, wo bleibt denn das ganze Herrentum? Da der Mensch doch in physiologischer Hinsicht recht unvollkommen organisiert ist. Und da er zumindest in seiner überwiegenden Mehrheit brutal ist, dumm und zutiefst unglücklich. Man sollte endlich aufhören, sich Illusionen zu machen. Man sollte etwas tun. Arbeiten. Um am Schluss zu sterben. So oder so. Was heißt denn eigentlich sterben? Kann es nicht sein, dass der Mensch 100 Sinne hat, von denen nur 5 durch den Tod zerstört werden, die 5, die wir kennen? Während die übrigen 95 weiterleben? Wie gescheit Sie sind. Erschrecklich gescheit. Man muss arbeiten und aus allen Kräften denen helfen, die die Wahrheit suchen. Die überwiegende Mehrheit jener gebildeten Kreise, die ich kenne, die sucht nicht. Die tut nichts. Sie bezeichnet sich zwar als Intelligenz, aber sie redet nur über die Wissenschaften und über die Kunst. Und versteht nicht das Geringste davon. Dabei bemühen sich alle seriös auszusehen. Sie haben alle ernste und bedeutende Gesichter. Sie philosophieren. Und dabei lebt die Masse unserer Zeitgenossen, 99 von 100, wie die Wilden. Bei der ersten besten Gelegenheit gibt's gleich eine in die Fresse. Ich habe größte Angst vor bedeutenden Gesichtern, größte Angst vor bedeutenden Gesprächen. Ich kann sie nicht ertragen. Also ich für meine Person, ich stehe mir gegen 5 Uhr morgens auf, ich arbeite von früh bis in die Nacht hinein, ich habe beständig mit Geld zu tun, mit eigenem und fremdem Geld. Und da lernt einer schon sehen, wie die Menschen beschaffen sind. Wie wenig Ehrliche und Anständige es gibt. Ich denke mir manchmal, Herrgott, du hast uns gewaltige Wälder gegeben, unermessliche Felder, unübersehbare Weiten und wir, die wir da leben, müssten wir nicht eigentlich Riesen sein? Riesen? Die machen sich nur im Märchen gut. In Wirklichkeit kann man nur Angst vor ihnen haben. Herrschaften, die Sonne ist untergegangen. Ja. O Natur, wunderbare Natur, du schimmerst mit ewigem Glanze, schön und ungerührt. Du, die wir unsere Mutter nennen, die du Leben spendest und Leben zerstörst. Aber Onkel, schon wieder. Wollen Sie nicht lieber den Gelben in die Mitte als Doublette spielen? Onkel. Ich bin schon still. Ich bin schon still. Wollen wir gehen? Es wird schon ganz dunkel. Du hast Tränen in den Augen, Anja. Was hast du, mein Kind? Was? Nichts Besonderes. Gehen wir, Herrschaften, es wird Zeit. Übrigens haben wir dich vorhin an den Mann gebracht, Varya. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Damit darf man nicht spaßen, Mama. Mir zittern die Hände. Ich habe schon lange nicht mehr Billard gespielt. Kommt, Herrschaften. Es ist Zeit zum Abend. Und lassen Sie sich's nochmals gesagt sein. Am 22. August wird der Kirschgarten versteigert. Denken Sie bitte daran. Denken Sie daran. Frau Raniewskaja hat das kleine jüdische Orchester eingeladen. Brennende Kerzen, Sekt, man tanzt, man feiert. Also, das Tanzen fällt mir gar nicht leicht. Ich habe nämlich schon 2 Schlaganfälle hinter mir, müssen Sie wissen. Aber es heißt ja, wer unter die Wölfe geraten ist, muss mit ihnen heulen. Denn sonst bin ich ja gesund wie ein Pferd. Mein Vater, Gott hab ihn selig, der machte sich immer über unsere Abstammung lustig. Er war der Meinung, das Geschlecht des Simeonow stammt von demselben Pferd ab, das Caligula zum Senator ernannt hat. Das Unglück ist nur, es ist nie genug Geld da. Und ein Hund, der Hunger hat, will nun mal Fleisch haben. Darum kann ich auch immer nur von Geld reden. In der Figur haben Sie tatsächlich etwas Ähnlichkeit mit einem Pferd. Immerhin. Ein Pferd ist ein gutes Tier. Ein Pferd kann man verkaufen. Ah, Madame Lopachin. Unterlassen Sie bitte Ihre dummen Witze. Jawohl. Da hat man Musikanten kommen lassen, aber niemand weiß, wovon man sie bezahlen soll. Mein lieber Simeonow, wenn Sie die Energie, die Sie im Laufe Ihres Lebens verschwendet haben, Geld aufzutreiben, um Ihre Hypothekenzinsen zu bezahlen, für etwas anderes verwendet hätten, dann hätten Sie wahrscheinlich damit die Erde aus Ihrer Achse heben können. Nietzsche. Zweifellos doch ein Mann von gewaltigem Verstand, der sagt, es wäre gar nicht schlimm, wenn man falsches Geld machen würde. Haben Sie denn Nietzsche gelesen? Nein. Meine Tochter hat es mir erzählt. Ich bin jetzt in einer solchen Lage, dass ich falsches Geld machen würde. Übermorgen muss ich wieder Hypothekenzinsen bezahlen. Ein bisschen habe ich schon beisammen. Das Geld ist weg. Ich habe es verloren. Da ist es. Hier, unter dem Futter. Richtig in Schweiß bin ich geraten. Wunder mein Bruder, solange er bleibt. Was mag er bloß so lange in der Stadt zu tun haben? Die Versteigerung hat offenbar nicht stattgefunden. Wir hätten das Fest an einem anderen Tag geben sollen. Schließlich ist es ja gleich. Da haben Sie ein Spielkarten, Simeonow. Nehmen Sie. Jetzt denken Sie sich irgendeine Karte. Naja, schon geschehen. Jetzt mischen Sie. Ausgezeichnet. Und nun geben Sie her. Eins, zwei, drei. Suchen Sie. Die Karte steckt in Ihrer rechten Rocktasche. Oh. Pik 8. Richtig nach so etwas. Bravo, bravo. Wie gefällt Ihnen das? Wie finden Sie das? Also, man kann nur so lange in der Stadt treiben. Muss doch alles schon längst zu Ende sein. Entweder ist das Gut jetzt bereits versteigert oder die Versteigerung hat noch gar nicht stattgefunden. Warum lässt er uns nur so lange im Ungewissen? Onkel hat das Gut gekauft, davon bin ich überzeugt. Woher wissen Sie das? Die Gräfin hat ihm eine Vollmacht geschickt, das Gut auf ihren Namen zu kaufen. Und sie übernimmt die Schulden. Das tut sie nur für Anja. Und ich bin überzeugt, Gott wird helfen. Und Onkel wird das Gut kaufen. Die Tante hat nur 15.000 geschickt, damit das Gut auf ihren Namen gekauft würde. Uns traut sie doch nicht. Dieses Geld reicht aber nicht einmal, die Schulden zu bezahlen. Mein Schicksal entscheidet sich heute. Mein Schicksal. Ja, ja, Madame Lopachin. Schon wieder dieser ewige Student. Warum lässt du dich von ihm ärgern? Stört es dich, dass er dich Madame Lopachin nennt? Wenn du willst, kannst du Lopachin heiraten. Er ist ein ordentlicher Mensch. Und wenn du nicht willst, dann nicht. Das zwingt dich doch niemand, Varya. Mir ist diese Sache sehr ernst, Mama. Ich mag Lopachin. Dann heirat ihn doch. Worauf wartest du denn? Das verstehe ich nicht. Aber Mama, ich kann ihm doch keinen Antrag machen. Ich verstehe es ja. Immer reicher wird er. Er hat nur seine Geschäfte im Kopf. Was soll er denn da mit mir? wenn ich Geld hätte. Gar nicht viel. Ich würde alles stehen und liegen lassen und weit weggehen. Am liebsten in ein Kloster. Für die himmlische Seligkeit. Bitte ärgern Sie sie nicht mehr, Trofimow. Aber ohne Arbeit würde ich es nicht aushalten. Ich muss immer etwas zu tun haben. In jedem Augenblick. Sie sehen doch, sie hat Kummer genug. Weil sie sich immer um Dinge kümmert, die sie nichts angehen. Den ganzen Sommer über hat sie Anja und mir das Leben hier schwer gemacht. Immer hatte sie Angst, es könnte ernst werden zwischen Anja und mir. Was geht sie das an? Ich habe ihr auch nicht die geringste Veranlassung dazu gegeben. Ich mag solche Banalitäten nicht. Wir stehen über der Liebe. Dann stehe ich wahrscheinlich unter der Liebe. Warum ist mein Bruder nur immer noch nicht zurück? Ich möchte nur wissen, ob das Gut versteigert ist oder nicht. Ein solches Unglück wäre für mich so unfasslich, dass ich gar nicht weiß, was ich denken soll. Ich werde noch verrückt. Am liebsten möchte ich schreien. So helfen Sie mir doch, Trofimow. Reden Sie etwas. Irgendwas. Ist das nicht ganz gleichgültig, ob das Gut heute versteigert wird oder nicht? Und jetzt ist es längst entschieden. Da gibt es keinen Weg mehr zurück. Wenigstens einmal im Leben sollte man der Wahrheit ins Auge sehen. Welcher Wahrheit? Sie sehen wahrscheinlich, wo Wahrheit ist und wo Unwahrheit. Ich sehe nichts mehr. Als ob ich blind bin. Sie glauben, alle Probleme lösen zu können. Ich habe doch wohl nur deshalb, weil Sie noch jung sind und die Komplikationen des Lebens noch nicht kennen. Weil Sie das Schreckliche noch nicht sehen. Darum sind Sie mutiger als wir. Aber versetzen Sie sich auch einmal in meine Lage. In diesem Haus hier bin ich geboren. Mein Vater, meine Mutter haben hier gelebt. Mein Großvater schon. Ich liebe dieses Haus. Und ohne den Garten hier hat mein Leben keinen Sinn mehr. Und wenn er schon versteigert werden muss, dann soll man mich mitsamt dem Garten versteigern. Und hier ist doch mein Junge ertrunken. Haben Sie bitte Mitleid mit mir, Trofimow. Sie wissen, wie sehr ich mit Ihnen empfinde. Anders. Ganz anders, muss man sowas sagen. Das Herz ist mir heute so schwer. Sie können sich das sicher nicht vorstellen. Hier ist es mir viel zu laut. Ich zittere bei jedem Lärm. Ich zittere am ganzen Körper. Und ich kann mich doch nicht in meine Zimmer zurückziehen. Ich habe Angst vor der Stille. Ich würde Ihnen Anja gern zur Frau geben, Trofimow, aber es wäre wichtiger, dass Sie zunächst erst einmal Ihr Studium abschließen. Ja, leider tun Sie gar nichts dafür. Sie lassen sich vom Schicksal treiben, von Ort zu Ort. Und wenn man schon einen Bart hat, dann muss man ihn doch wenigstens pflegen, damit er ordentlich wächst. Sie sind ein sonderbarer Heiliger, Trofimow. Es ist nicht meine Absicht, als schöner Mann zu gelten. Ein Telegramm für Sie, gnädige Frau. Danke, Chris. Aus Paris. Jeden Tag kommt jetzt eins. Dieser verrückte Mensch ist wieder krank. Schon wieder geht's ihm schlecht. Er bittet mich um Verzeihung. Er fleht mich an, wieder zu ihm zu kommen. Und eigentlich ist es ja auch meine Pflicht, nach Paris zurückzureisen und bei ihm zu sein. Lachen Sie nicht, Trofimow. Aber was soll ich denn tun? Was soll ich tun? Er ist krank und niemand ist da, der sich um ihn kümmert. Und ich liebe ihn. Das ist der Mühlstein um meinen Hals. Ich gehe mit ihm zugrunde. Aber ich liebe diesen Stein und ich kann ohne ihn nicht leben. Sagen Sie jetzt nichts, Trofimow. Sagen Sie bitte nichts. Verzeihen Sie mir meine Offenheit, aber er hat Sie doch nur ausgenutzt. Nein, nein, nein. Nein, so dürfen Sie nicht reden. Er ist ein Strolch. Nur Sie scheinen das nicht zu tun. Trofimow, Sie sind 26 oder 27 Jahre, aber Sie reden immer noch wie ein Sextaner. In Ihrem Alter müsste man die Menschen und die Liebe verstehen. Man muss selber lieben. Prahlen Sie nicht mit Ihrem "Ich stehe über der Liebe." Sie stehen nicht über der Liebe, sondern sind einfach noch unreif. Kommen Sie. Tanzen Sie mit mir. Ja, Alter. Ist dir nicht gut? Mir steckt was in den Knochen. Der selige Großvater, der hat uns alle immer mit Ziegellack kuriert. Mit Ziegellack bei allen Krankheiten. Seit 20 Jahren, vielleicht auch mehr, nehme ich jeden Tag mein Quantum Ziegellack ein. Wahrscheinlich verdanke ich es nur dem Ziegellack, dass ich immer noch am Leben bin. Ach, Fährst, du redest nur noch dummes Zeug. Merci. Ich muss mich nur einen Augenblick setzen. Mama. Anja, mein Herz. Was ist? Eben hat jemand in der Küche erzählt. Ein Fremder. Der Kirschgarten ist versteigert worden. An wen? Das hat er nicht gesagt. Er ist gleich wieder weggegangen. Ein alter Mann war das, der diesen Unsinn geredet hat. Ein Fremder. Und der gnädige Herr ist immer noch nicht zurück. Und dabei hat er nicht einmal einen Mantel an. Vielleicht kann das eine Erkältung geben. Jascha, bitte, gehen Sie und fragen Sie, wer das gut gekauft hat. Tja, wen soll ich denn fragen? Der Alte, der das erzählt hat, ist doch schon lange wieder weg. Wen soll ich denn fragen? Fürs, wenn das gut verkauft wird, wohin gehst du dann? Wohin, gnädigste Befehl? Was machst du denn für ein Gesicht? Bist du krank? Ist nicht besser, du gehst ins Bett? Aber wenn ich mich hinlege, wer wird dann hier servieren? Wer wird dann nach dem Rechten sehen? Ich bin doch allein im ganzen Haus. Gnädige Frau, gestatten Sie mir, eine Bitte vorzutragen. Wenn Sie nach Paris reisen sollten, dann nehmen Sie mich wieder mit. Bitte. Ich brauche Ihnen dazu wohl nicht viel zu erklären. Sie sehen es ja selber. Das Volk hier ist dumm. Die Küche ist schlecht. Und dann dieser Fürst, der den ganzen Tag über dummes Zeug redet. Nehmen Sie mich mit. Ich bitte Sie darum. Gestatten Sie, sie aufzufordern? Ein kleines Walzerchen, meine Allergnädigste. Und wie ist es mit dem Geld, Forrester? Ich muss es von Ihnen haben. Ich muss meine Hypotheken zinsen. Wer ist denn meine Hypotheken zinsen? Fräulein Dönjascha, wollen Sie mich denn gar nicht mehr ansehen? Wie bitte? Ich kenne zwar mein Schicksal. Ich weiß, dass mir jeden Tag irgendein Unglück zustößt. Habe mich auch schon daran gewöhnt. Aber Sie haben mir Ihr Wort gegeben. Und obwohl ich... Ich bitte Sie, darüber später mit mir zu sprechen und mich jetzt in Ruhe zu lassen. Jeden Tag ein neues Unglück. Ich kann, wenn ich mich so ausdrücken darf, nur noch darüber lachen. Bist du immer noch hier, Herr Bichorow? Was bist du doch für ein unzuverlässiger Mensch? Wie meinen Sie? Ja, raus damit. Jawohl, gnädiges Fräulein. Erst spielst du Billard, machst das Kühl kaputt, dann spazierst du hier im Salon herum, als wärst du ein geladener Gast. Gestatten Sie mir, mich so auszudrücken. Sie haben nicht das Recht, mich dafür zur Verantwortung zu ziehen. Ich ziehe dich nicht zur Verantwortung, ich rede mit dir. Du lungest hier herum und deine Arbeit bleibt liegen. Wozu bist du eigentlich unser Buchhalter? Ob ich arbeite oder herumlungere, ob ich esse oder Billard spiele, das zu beurteilen sind doch wohl nur meine Vorgesetzten in der Lage und befugt. Und du unterstehst dich so, mit mir zu sprechen. Scher dich raus, aber sofort. Ich bitte Sie, sich etwas gewählter ausdrücken zu wollen. Raus, sag ich, sofort! Ich gehe. Aber ich werde mich über Sie beschweren. Und lass dich nie mehr hier sehen! Vielen Dank für die Gastfreundlichkeit. Sie war nicht gemeint. Parin, wo waren Sie so lange? Wo ist mein Bruder? Herr Gajew ist mit mir zusammen hierher gefahren. Er muss gleich da sein. Und? Hat die Versteigerung stattgefunden? Reden Sie doch! Die Versteigerung war um 4 Uhr zu Ende. Wir kamen zu spät zum Zug. Darum muss man bis halb 10 auf den nächsten warten. Fährst du? Hilf mir beim Umkleiden. Warum kommt er nicht herein? Also der Kirschgarten ist versteigert worden. Er ist versteigert worden. Und wer hat ihn gekauft? Ich. Ich habe ihn gekauft. Ja, das war so. Wir kommen zur Versteigerung. Da ist der Iganov schon da. Ihr Herr Bruder hatte nur seine 15.000. Und der Iganov bot sofort das Doppelte. Da bot ich 40. Er 45. Ich 50. Das heißt, er legt immer 5 zu. Und ich auch. Und schließlich war es zu Ende. Ich hatte 90 geboten. Da bekam ich den Kirschgarten. Jetzt gehört er mir. Hey, die Musikanten, spielt! Jetzt könnt ihr alle sehen, wie ich das Beil in dem Kirschgarten schwingen werde. Wie die Bäume auf die Erde krachen. Häuser wollen wir hier bauen. Und unsere Enkel und Urenkel werden ein neues Leben darin haben. Ja, warum haben Sie nicht auf mich gehört? Jetzt ist es zu spät. Das Kinderzimmer. Leer. Keine Vorhänge mehr an den Fenstern, keine Bilder mehr an den Wänden. Nur noch wenige Möbel stehen herum. Sie sind in einer Ecke zusammengeschoben, wie zum Verkauf. Gepackte Koffer, Reisetaschen, Kisten. Auf die Abreisenden und auf das Wohl der Zurückbleibenden. Das ist kein echter Champagner. Ich bitte, sich zu überzeugen. 8 Rubel die Flasche. Ich habe sie auf dem Bahnhof gekauft. In der Stadt habe ich leider nicht mehr dran gedacht. Na bitte sehr, meine Herrschaften. Sie wollen nicht. Hätte ich das geahnt, hätte ich das Zeug nicht gekauft. Allein trinke ich auch nicht. Kalt ist das hier? Es ist nicht mehr geheizt worden. Wir fahren ja ohnehin alle weg. Lachst? Warum? Ich freue mich. Jetzt haben wir schon Oktober. Aber draußen ist es sonnig und still. Wie im Sommer. Gutes Wetter zum Bauen. Herrschaften, wir haben noch genau 47 Minuten bis zur Abfahrt. In 20 Minuten müssen wir zum Bahnhof fahren. Beeilen Sie sich. Die Wagen sind schon vorgefahren. Weiß der Teufel, wo meine Gummischuhe geblieben sind. Maria! Haben Sie meine Gummischuhe gesehen? Kann den nirgends finden. Ich nehme denselben Zug wie Sie. Ich werde erst im nächsten Frühjahr wieder hierher zurückkommen. Den ganzen Sommer ohne rechte Arbeit hier, das hat mich ganz krank gemacht. Ich kann ohne Arbeit nicht leben. Ich weiß bald gar nicht mehr, was ich mit meinen Händen machen soll. Sie baumeln dann so komisch an mir herum, als wären es gar nicht meine. Wir fahren ja gleich. Wie wär's mit einem Glas? Danke. Geht's nun wieder auf die Universität? Ja. Die Professoren werden sicher schon mit ihren Vorlesungen auf dich gewartet haben. Wie viele Jahre studierst du eigentlich jetzt schon? Kannst du dir nicht endlich mal was Neues einfallen lassen? Es ist möglich, dass wir uns nie mehr wiedersehen werden. Darum möchte ich dir zum Abschied einen Rat geben. Fuchtel nicht immer so mit den Armen herum. Gewöhn dir das ab. Und auch deine Baupläne, deine Spekulationen, dass aus den Sommerfrischlern mit der Zeit Bauern werden können, diese Illusion ist auch nichts anderes als ein leeres Herumgefuchtel. Brauchst du Geld für die Reise? Du hast doch keins. Doch, doch. Man hat mir eine Übersetzung bezahlt. Im Frühjahr, da habe ich 1000 Morgen Mohn gesät. Jetzt habe ich 40.000 Reingewinn davon. Ich habe also 40.000 verdient, ich kann dir gerne Geld geben. Du brauchst gar nicht so stolz zu sein. Ich bin ein Bauer, ich sag's gerade heraus. Dein Vater war ein Bauer, meiner war Apotheker. Was ist denn da für ein Unterschied? Lass doch dein Geld stecken. Du kannst mir 100.000 geben, ich nehme nichts. Ich bin ein freier Mensch. Was für euch Reiche so wichtig ist, das hat für mich nicht die geringste Bedeutung. Ich kann auch ohne euch auskommen. Jeder hält sich immer für besser als der andere. Das Leben aber geht inzwischen seinen Gang. Man kümmert sich nicht darum. Gajew hat, sagt man, einen Posten bei einer Bank angenommen. 6.000 im Jahr. Er wird es da nicht lange aushalten. Er ist viel zu faul dafür. Normal ist fragen, ob es nicht möglich ist, das Fällen der Bäume einzustellen, bis sie abgereist ist. Das hätte dir der Takt auch von selber sagen können. Sofort, ich lasse sofort aufhören. Fürst ins Krankenhaus gebracht worden. Ich habe die Anordnung der gnädigen Frau noch heute Morgen weitergegeben. Anzunehmen also, dass wir ihn geschafft haben. Ja, Bechorov, Bitte erkundigen Sie sich, ob Fürst ins Krankenhaus gebracht worden ist. Es hat doch keinen Sinn, 10-mal dasselbe zu fragen. Der alte Fürst eignet sich meiner Ansicht nach nicht mehr zur Reparatur. Er sollte sich zu seinen Urvätern versammeln. Und was mich anlangt, ich kann ihn nur darum beneiden. Nein, natürlich. Dachte ich's doch. Ein furchtbarer Trottel ist das. Ist Fürst ins Krankenhaus geschafft worden? Er soll schon dort sein. Man hat diesen Brief für den Arzt nicht mitgegeben. Ich werde gleich jemand damit hinterher schicken. Wenn Sie mich wenigstens einmal angesehen hätten, Jascha. Aber Sie fahren weg und ich... Nun heul doch nicht. 6 Tage und ich bin wieder in Paris. Man soll es nicht für möglich halten. Vive la France! Hier passt mir das nicht mehr. Hier kann ich nicht mehr leben. Heul nicht! Benimm dich anständig, dann brauchst du nicht zu weinen. Schreiben Sie mir wenigstens einmal aus Paris. Beruhige dich doch! Da kommt jemand. Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Noch 10 Minuten. Leb wohl, liebes Haus. Der Winter wird kommen, dann der Frühling. Und du wirst nicht mehr sein. Denn dich reißt man ab. Mein Gott, was haben diese Wände nicht alles gesehen? Anja, mein Schatz. Du strahlst, bist du so glücklich? Warum? Weil ein neues Leben beginnen wird, Mama. Ja, das ist wahr. Solange der Kirschgarten noch nicht verkauft war, hatten wir nur Sorgen und Aufregung. Jetzt haben wir Ruhe. Sind beinahe froh darüber. Ich bin jetzt ein Banksklave. Ein Finanzier. Den gelben in die Mitte. Du siehst jetzt auch viel besser aus. Viel besser. Mir geht's auch besser. Ich schlafe wieder besser. Jascha, tragen Sie mein Gepäck hinaus, es wird Zeit. Anja, meine Kleine. Wir werden uns bald wiedersehen. Sehr bald. In Paris werde ich von dem Geld leben müssen, das uns die Tante zum Kauf des Gutes überwiesen hat. Aber allzu lange wird es nicht reichen. Mama, du kommst bald wieder, nicht wahr? In der Zwischenzeit werde ich lernen und das Abitur bestehen. Und dann werde ich arbeiten, um dir zu helfen. Und wir werden gemeinsam alle möglichen Bücher lesen, Mama, nicht wahr? Die langen Herbstabende werden wir damit verbringen. Viele, viele Bücher werden wir lesen. Und eine ganz neue Welt wird sich vor uns auftun. Komm bald zurück, Mama. Bald. Bald, mein Liebling. Glückliches Fräulein Charlotte. Sie kann singen. Finden Sie mir bitte eine Stellung. So halte ich das bestimmt nicht aus. Wir werden das schon finden, machen Sie sich keine Sorgen. Alle verlassen uns. Auch Varya geht fort. Und wir sind übrig geblieben. In der Stadt weiß ich nicht, wo ich leben soll. Aber ich muss hier weg. Es ist alles so gleichgültig. Lassen Sie mich Luft schöpfen, meine Verehrteste. Bitte etwas zu trinken. Lopachin, auch du hier. Erfreut dich zu sehen. Da, nimm. 400. Bleibt noch ein Rest von 840. Ich glaube, ich träume. Semjanow, hast du das Geld hier? Heißt es mir. Also, da sind Engländer zu mir gekommen und haben auf meinem Grund irgendeine weiße Tonerde gefunden. Und auch Ihnen 400, meine Beste, meine Gnädigste, den Rest später. Vorhin gerade hat mir ein junger Mann im Eisenbahnwagen erzählt, dass irgendein großer Philosoph geraten hätte, man sollte stets vom Dach springen. Springen, so sagte er. Das ist die Lösung. Bitte noch einen Schluck. Was waren denn das für Engländer? Ich habe ihnen ein Areal auf 24 Jahre verpachtet. Sie müssen mich entschuldigen, ich habe keine Zeit. Ich muss weiter. Überall Schulden. Donnerstag komme ich wieder vorbei. Wir sind gerade dabei, in die Stadt zu ziehen. Und ich werde morgen ins Ausland reisen. Wie? Ja, warum denn in die Stadt? Ach, deswegen stehen die Möbel hier herum und die Koffer. Das schön macht nichts. Gott wird Ihnen schon helfen. Macht nichts. Alles auf dieser Welt muss ja ein Ende haben. Schönes Reisewetter haben Sie. Jetzt sollten wir aber aufbrechen. Zwei Sorgen nehme ich mit. Die eine gilt Firs. Wir haben noch 5 Minuten. Firs ist ins Krankenhaus gebracht worden. Ja, meine andere Sorge ist Varia. Sie ist daran gewöhnt, früh aufzustehen, den ganzen Tag zu arbeiten. Ohne Arbeit wird sie sich jetzt wie ein Fisch ohne Wasser fühlen. Sie sieht schrecklich aus. Ganz blass ist sie. Sie weint ja auch immer zu, die Arme. Das wissen Sie sehr gut, Herr Lopachin. Es war immer mein Traum, Varia mit Ihnen zu verheiraten. Ich konnte ja wohl auch annehmen, dass Sie sie heiraten würden, nach allem, was ich gesehen habe. Ich verstehe nicht, warum Sie beide sich beständig aus dem Wege gehen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Wenn es noch nicht zu spät ist, ich wäre zu bereit. Ich werde Varia sofort rufen. Wir lassen Sie jetzt allein. Kommt alle mit. Ich werde Sie rufen. Varia? Komm doch mal her. Komm bitte her. Ich kann es nicht finden. Was suchen Sie? Ich habe es selbst eingepackt und weiß jetzt nicht wo. Wohin werden Sie reisen? Ich fahre zu den Ragulins. Ich werde dort den Haushalt führen. Als Wirtschafterin oder so etwas. Ja, ja. So geht das Leben in diesem Haus zu Ende. Wo kann es nur sein? Ob ich es in den großen Koffer gelegt habe? Ja, Das Leben in diesem Hause geht zu Ende. Ich fahre mit demselben Zug. Hier auf dem Gut lasse ich Ebichodow. Ich habe ihn angestellt. Ach, das ist gut. Im vorigen Jahr um diese Zeit, können Sie sich noch erinnern, da hat es schon geschneit. Dieses Jahr ist es noch recht mild. Die Sonne scheint den ganzen Tag. Nur 3 Grad Frost. Ich habe noch gar nicht nachgesehen. Und außerdem ist unser Thermometer kaputt. Ich komme schon. Wir müssen fahren. Ja. Es ist Zeit. Wir wollen den Zug nicht versäumen. Dann kann ich noch heute bei den Herkules anfangen. Leonie, es ist soweit. Da ich dieses Haus auf immer verlasse, kann ich die Gefühle nicht verschweigen, die jetzt mein ganzes Wesen erfüllen. Onkel, Onkel, bitte nicht. Ich glaube, ich habe eigentlich noch nie gesehen, was für Wände dieses Zimmer und was für eine Zimmerdecke. Ich weiß noch, als ich 6 Jahre alt war, da saß ich Pfingsten auf diesem Fensterbrett und habe gesehen, wie Vater zur Kirche ging. Ist das Gepäck schon draußen, Loparin? Wahrscheinlich, ja. Nimm ich Rodolf, leb wohl. Und sorg mir dafür, dass hier in Ordnung herrscht. Können Sie unbesorgt sein, Herr Loparin. Was ist denn mit dir? Ich habe gerade ein Glas Wasser getrunken. Dabei habe ich mich verschluckt. Wir reisen ab. Und hier bleibt keine Menschenseele zurück. Bis zum Frühjahr. Herrschaften, kommen Sie. Es ist höchste Zeit. Da sind Ihre Gummischuhe, Trofima. Neben dem Koffer haben Sie gestanden. Wie schmutzig die sind. Kommen Sie, meine Herrschaften. Der Zug wartet nicht. Ja, gehen wir. Wir müssen abschließen wegen all der Möbel hier. Also dann. Bis zum Frühjahr. Kommen Sie, Herrschaften. Schöner Garten. mein Leben. Mein Glück. Zum letzten Mal sehe ich diese Wände. Diese Fenster. Mutter ist so gern in diesem Zimmer auf und ab gegangen. Wir kommen. Abgeschlossen. Alle abgereist. Und mich haben sie vergessen. Vorübergegangen. Als ob man es gar nicht gelebt hätte. Sie hörten Der Kirschgarten von Anton Tschechow. Bearbeitung und Übersetzung Rudolf Nölte. Es sprachen Ljubow Andrejewna Raniewskaja, Marianne Hoppe, Anja, ihre Tochter, Cordula Tranto, Varja, ihre Pflegetochter, Luitgard M., Gajew, ihr Bruder, Karl-Maria Schley, Lopachin, Günther Mack, Trofimow, Ernst Jacobi, Semjonow, Gutsbesitzer, Bum Krüger, Charlotta, Edda Seipel, Jepichodow, Joachim Tege, Dunjascha, Regina Lutz, Firs, der alte Lakai, Erwin Faber, Jascha, ein junger Lakai, Dieter Kirchlechner, Komposition Heinz Brünning, Regie Rudolf Nölte, Produktion Bayerischer Rundfunk 1970.